Kundgabe 1507. Empfangen durch Bertha Dudde am 6.7.1940. Quell des Wissens. Köstlicher Labetrunk. Unerschöpflich ist der Quell des Wissens und unvorstellbar die Kraft, die ihm entströmt. Und so ihr Menschen nur schöpfen wollt, werdet ihr euch laben dürfen an diesem Quell. Doch dürsten muss es euch danach, denn es ist der Labetrunk zu köstlich, als dass er unbegehrt den Menschen zufließen könnte. Was Gott selbst euch bietet, kann nicht anders als köstlich sein. Und darum sollt ihr es begehren aus tiefstem Herzensgrund. Ihr sollt keinem anderen Verlangen in euch Raum geben und nur nach der göttlichen Gabe euch sehnen. Und ihr werdet gar bald nur noch vom Himmel gespeist zu werden verlangen. Denn nichts kommt der Speise und dem Trank von oben gleich. Und ihr müsset das Sehnen danach über Hindernisse zu verstärken suchen. Es muss ein jedes Hindernis euch zu erhöhter Sehnsucht treiben. Es kann darum euer Leben, die ihr die Gaben des Himmels in Empfang nehmen wollt, nicht eintönig und ungestört vorübergehen. Der Weg zum Quell, der euch laben soll, ist mühselig. Verheißet aber euch herrlichsten Lohn, so ihr nicht ermüdet und trotz Hindernissen vorzudringen versucht. Nie dürfet ihr vergessen, dass Gott selbst euch diesen Quell erschließt, dass er es ist, der euch laben und stärken will auf dem Weg durch das Erdenleben, dass seine unendliche Liebe für euch das Köstlichste bereithält und es euch zuwenden will und nur eure Empfangswilligkeit fordert, um euch ungemessen bedenken zu können. Es muss der Mensch opfern, um empfangen zu können. Alles, was in ihm nach irdischer Erfüllung verlangt, muss bekämpft werden. Er muss sich jede leibliche Freude versagen, will er geistig bedacht werden. Er muss alles hingeben wollen, um alles empfangen zu können. Denn dann erst löst er sich gänzlich von der Materie und kann nun auch ungehindert eindringen in das geistige Reich, das ihm nun die Erfüllung seines Sehnens ist. Begehrt der Mensch Irdisches, so muss es ihm um seiner Seele willen oft versagt bleiben. Begehrt er jedoch Geistiges, so wird sein Begehren ungemessen erfüllt. Denn Gott setzt keine Grenzen. Er gibt immer, so seine Gabe begehrt wird. Doch diese Gabe in ihrem ganzen Wert erfassen und in aller Köstlichkeit empfinden zu können, ist erst dann möglich, wenn jedes irdische Verlangen erstickt ist, wenn sich der Menschensinn ganz dem Geistigen zugewandt hat und also seine Seele sich mit dem Geist vereint hat. Denn nun strömet das lebendige Wasser unaufhaltsam aus dem Quell und ist Labung und Erquickung der dürstenden Seele. Amen.